3. Wörter bauen. Sprechen Sie laut nach. Der Chef. Das Marketing. Der Marketingchef. Der Raum. Die Konferenz. Der Konferenzraum. Das Problem. Der Termin. Das Terminproblem. Der Kalender. Der Termin. Der Terminkalender. Das Büro. Die Redaktion. Das Redaktionsbüro. Das Haus. Der Verlag. Das Verlagshaus. Der Verkehr. Die Stadt. Der Stadtverkehr. Das Regal. Die Bücher. Das Bücherregal. Der Schlüssel. Das Auto. Der Autoschlüssel. Die Tasche. Die Hand. Die Handtasche. Die Karte. Das Theater. Die Theaterkarte.